Abschnitt 23 aus Der Rote Stern von Alexander Alexandrowitsch Bogdanow. Übersetzt von Herminia Isabella Maria Zurmühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Leonids Manuskript, dritter Teil. Bei Nella. Ennu war seit ihrer frühesten Jugend mit Nettie befreundet gewesen und wusste mehr über sie viel zu erzählen. Während eines unserer Gespräche wurden Netties und Sternis Namen in einer gewissen Verbindung genannt, die mir merkwürdig erschien. Als ich darauf eine direkte Frage stellte, überlegte Enno eine Weile, wurde schier verwirrt und erwiderte schließlich, Nettie war früher Sternis Frau. Wenn sie Ihnen dies nicht gesagt hat, so steht mir kein Recht zu, darüber zu reden. Ich beging offensichtlich einen Irrtum und Sie dürfen mich nicht weiter befragen. Das Vernommene erschütterte mich seltsam. Eigentlich war es ja nichts Neues, Unerwartetes. Ich hatte niemals angenommen, dass ich Netties erster Mann sei. Es wäre Torheit gewesen zu glauben, dass eine lebensvolle, gesunde Frau mit schönem Leib und schöner Seele das Kind einer freien, hochkultivierten Rasse bis zu unserer Begegnung ohne Liebe gelebt habe. Weshalb also meine unbegreifliche Verblüffung? Ich vermochte keine Erklärung dafür zu finden. Kannte bloß ein Gefühl, ich müsse alles erfahren, alles genau und klar wissen. Ennu zu befragen ging offensichtlich nicht an. Ich erinnerte mich an Nella. Nettie hatte vor ihrer Abfahrt zu mir gesprochen, vergiss Nella nicht, suche sie auf in deinen schweren Augenblicken. Ich hatte schon mehr als einmal daran gedacht, zu Nella zu gehen, war aber zum Teil durch meine Arbeit, zum Teil durch die unklare Angst vor den Hunderten von neugierigen Kinderaugen zurückgehalten worden. Jetzt jedoch schwand jegliche Unentschlossenheit. Noch am gleichen Tag begab ich mich nach dem Haus der Kinder, in die große Maschinenstadt. Nella ließ sogleich ihre Arbeit liegen, bat eine der Erzieherinnen, sie zu vertreten und führte mich in ihre Stube, wo uns die Kinder nicht stören würden. Ich beschloss, ihr nicht sofort den Zweck meines Besuches zu bekennen, inso mehr als mir dieser Zweck auch selbst nicht recht vernünftig und ganz richtig erschien. Es war ja vollkommen natürlich, dass ich das Gespräch auf jenes Wesen lenkte, das uns beiden das teuerste war, und dann den günstigsten Augenblick für meine Frage abwartete. Nella erzählte voller Eifer von Nettie, deren Kindheit und Jugend. Ihre ersten Lebensjahre hatte Nettie bei der Mutter verbracht, wie dies auf dem Mars allgemein üblich war. Als dann die Zeit kam, da Nettie ins Haus der Kinder gebracht werden musste, damit sie nicht den erzieherischen Einfluss des Umgangs mit anderen Kindern entbehre, brachte es Nella nicht übers Herz, sich schon von ihr zu trennen und lebte mit ihr zusammen in dieser Anstalt, wo sie dann schließlich als Erzieherin blieb. Das ergab sich zum Teil aus ihrem Spezialstudium. Sie hatte sich vornehmlich mit Psychologie befasst. Nettie war ein lebhaftes, energisches, wildes Kind mit großem Wissens- und Tatendurst. Am meisten interessierte und zog sie die geheimnisvolle, astronomische Welt jenseits des Planeten an. Die Erde, die zu erreichen damals noch nicht gelungen war und deren unbekannte Menschheit war Netties Lieblingstraum, das Hauptthema ihrer Gespräche mit den anderen Kindern und den Erwachsenen. Als der Bericht über Mannys erste erfolgreiche Expedition nach der Erde veröffentlicht wurde, verlor das kleine Mädchen vor Freude und Entzücken fast den Verstand. Die kleine Nettie kannte Mannys Bericht Wort für Wort auswendig und quälte die Mutter sowie die Erzieherin ewig mit Fragen über die ihr unverständlichen technischen Ausdrücke, die in dem Bericht vorkamen. Nettie verliebte sich in Manny, ohne ihn zu kennen, schrieb ihm einen begeisterten Brief, flehte ihn unter anderem an, er möge sie zu den Erdenkindern bringen, denen keine Erziehung zuteil werde. Sie übernehme es, diese auf vortreffliche Art zu erziehen. Sie schmückte ihr Zimmer mit Erdenbildern und den Porträts der Erdenmenschen und stürzte sich auf das Studium der Erdensprache, sobald die dazu nötigen Bücher erschienen waren. Sie entrüstete sich über die Gewalt, mit der Manny und dessen Gefährten dem ersten Erdenmenschen begegnet waren. Sie hatten ihn gefangen genommen, damit er ihnen beim Erlernen der Erdensprache behilflich sei. Zur gleichen Zeit jedoch bedauerte sie heftig, dass Manny und die Seinen bei der Rückkehr in die Heimat den Erdenmenschen freigelassen und nicht nach dem Mars mitgenommen hatten. Sie fasste den festen Entschluss, eines Tages nach der Erde zu fliegen, und auf die Scherze der Mutter, sie würde sich dort sicher mit einem Erdenmenschen verheiraten, entgegnete sie sinnend: Das ist sehr möglich. All diese Dinge hatte mir Nettie niemals erzählt. In ihren Gesprächen schien sie vielmehr der Vergangenheit auszuweichen. Selbstverständlich konnte niemand, nicht einmal sie selbst, jene Dinge besser berichten als Nella. Bisweilen vergaß ich völlig meine Person, sah vor mir das reizende kleine Mädchen mit den großen funkelnden Augen und der rätselhaften Sehnsucht nach der fernen, fernen Welt. Doch verging diese Stimmung rasch. Das Bewusstsein meiner Umgebung kehrte zurück und damit auch die Erinnerung an den Zweck unseres Gesprächs. Von neuem drang eisige Kälte in meine Seele. Als ich das Gespräch den letzten Jahren aus Nettis Leben zuwandte, beschloss ich, meine Frage zu stellen, mich so ruhig und ungezwungen wie nur möglich nach Nettis und Sternis Verhältnis zu erkundigen. Nella dachte einen Augenblick lang nach. Also deshalb suchten sie mich auf. Weshalb sagten sie es nicht gerade heraus? Unerbittliche Strenge klang aus ihrer Stimme. Ich schwieg. Selbstverständlich kann ich es ihnen erzählen, fuhr sie fort. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Sterni war einer von Nettis Lehrern. Er hielt den Jüngeren Vorträge über Mathematik und Astronomie. Als er von seiner ersten Expedition nach der Erde zurückkehrte, ich glaube, dies war Manys zweite Expedition, hielt er eine Reihe Vorträge über diesen Planeten und dessen Bewohner. Nettie zählte zu seinen ständigen Hörern. Die Geduld und Aufmerksamkeit, mit der er ihren ewigen Fragen begegnete, brachte die beiden einander näher. Schließlich führte all dies zu ihrer Verbindung. Beide waren grundverschiedene Charaktere. Das Ergebnis der Verschiedenheit zeigte sich bald auch in ihrem Privatleben, führte zur Entfremdung und schließlich zum Bruch. Das ist alles. Sagen Sie mir, wann kam es zum Bruch? Zum endgültigen Bruch kam es nach Lettas Tode. Die innige Freundschaft zwischen Nettie und Letta gab dazu den ersten Anstoß. Nettie litt unter Sternis analytisch kaltem Verstand. Er zerstörte allzu systematisch und hartnäckig alle Luftschlösser, alle Fantasien des Geistes und des Gefühls, die für sie einen Teil des Lebens bedeuten. Unwillkürlich suchte sie nach einem Menschen, der sich diesen Dingen gegenüber anders verhielt. Und dem alten Letter eigneten ein selten teilnahmsvolles Herz sowie ein schier kindlicher Enthusiasmus. Nettie suchte in ihm jenen Gefährten, dessen sie bedurfte. Letta hatte mit ihren Fantasien nicht nur Geduld, sondern ließ sich auch häufig selbst von ihnen fortreißen. Bei ihm konnte sie von der strengen, selbst zerfleischenden Kritik Sternis Erholung finden. Letta liebte gleich ihr die Erdenträume und Fantasien, glaubte an die künftige Verbindung der beiden Welten, die eine herrliche Blüte und eine gewaltige Lebenspoesie zur Folge haben würde. Als Danetti erfuhr, dass ein Mensch, in dessen Seele derartige Gefühle verborgen lagen, niemals Frauenliebe und Zärtlichkeit kennengelernt habe, konnte sie sich damit nicht abfinden. Auf diese Art kam Nettis zweiter Bund zustande. Einen Augenblick, unterbrach sie, verstehe ich Sie recht, Sie sagten, Nettie sei Lettas Frau gewesen. Ja, erwiderte Nella. Sie sagten aber doch, dass der endgültige Bruch mit Sterni erst nach Lettas Tode erfolgte. Ja, erscheint Ihnen dies unbegreiflich? Nein, ich verstehe Sie, wusste bloß nicht darum. In diesem Augenblick wurde unser Gespräch unterbrochen. Eines der Kinder hatte einen nervösen Anfall erlitten und einer der Schüler rief Nella. Ich blieb eine Zeit lang allein. Die Gedanken wirbelten durch meinen Kopf. Mir war so seltsam zumute, dass ich diesen Worten nicht auszudrücken vermag. Weshalb eigentlich? Es war doch nichts Besonderes vorgefallen. Nettie war ein freier Mensch, hatte als freier Mensch gehandelt. Letta ist ihr Mann gewesen. Ich hatte ihn stets verehrt, für ihn warme Zuneigung empfunden, hätte ihn selbst dann geliebt, wenn er sich nicht für mich geopfert haben würde. Nettie war also gleichzeitig mit zwei Genossen verheiratet gewesen? Ich hatte immer gefunden, dass die Monogamie in unserer Welt ausschließlich den wirtschaftlichen Bedingungen entspringe, die den Menschen bei jedem Schritt begrenzen und hemmen. Hier existierten diese Bedingungen nicht. Auf dem Mars herrschten andere Verhältnisse, die dem persönlichen Gefühl und den persönlichen Verbindungen keine Fesseln anlegten. Woher kam aber meine Erregung und der unbegreifliche Schmerz, über den ich aufschreien, dann aber wieder lachen hätte mögen? Konnte ich das, was ich dachte, nicht auch fühlen? Anscheinend nicht. Und mein eigenes Verhältnis zu Enno? Wo blieb da meine Logik? Und was bin ich eigentlich? Welch törichte Stimmung! Ach ja, und auch dies berührte mich peinlich. Weshalb hatte Nettie nicht mit mir darüber gesprochen? Wie viele Geheimnisse, wie viel Betrug umgeben mich noch? Wie viele harren meiner in der Zukunft? Aber nein, auch dies stimmt nicht. Geheimnisse, ja, aber kein Betrug. Ist aber nicht auch schon das Geheimnis ein Betrug? Derartige Gedanken wirbelten durch meinen Kopf, als sich die Tür öffnete und Nella zurückkam. Sie las augenscheinlich von meinen Zügen ab, wie schwer mir ums Herz war. Denn der Ton, mit dem sie sich an mich wandte, war frei von Strenge und Kälte. Es ist natürlich schwer, meinte sie, sich an die völlig fremden Lebensbedingungen und an die Sitten einer anderen Welt zu gewöhnen, mit der sie keine Blutsverwandtschaft verbindet. Sie haben bereits in dieser Beziehung manchen Sieg errungen. Finden Sie sich nun auch in diese Dinge. Nettie glaubt an Sie, und mir scheint, dass sie recht hat. Ist etwa Ihr Vertrauen zu Nettie, Ihr Glaube an Sie schwankend geworden? Weshalb verbarg sie diese Tatsache vor mir? Wo blieb da ihr Glaube? Ich begreife sie nicht. Ich weiß nicht, weshalb sie so handelte, doch ich bin davon überzeugt, dass sie hierfür gewichtige und edle Gründe hatte, es keineswegs aus kleinlichen Motiven tat. Vielleicht vermag sie dieser Brief aufzuklären. Sie ließ ihn mir für den Fall zurück, dass wir ein derartiges Gespräch führen sollten, wie wir es heute taten. Der Brief war in meiner Muttersprache geschrieben, die Nettie so gut beherrschte. Ich las Folgendes. Mein Lenny, ich sprach niemals mit dir über meine früheren persönlichen Verhältnisse. Doch geschah es keineswegs deshalb, weil ich dir irgendetwas aus meinem Leben verheimlichen wollte. Ich vertraue fest auf deinen klaren Kopf und dein edles Herz. Zweifle gar nicht daran, dass du, wie auch immer fremd und ungewohnt unsere Sitten für dich sein mögen, sie zu verstehen und richtig zu werden vermagst. Eines jedoch fürchtete ich. Nach der Krankheit kehrte deine Arbeitskraft rasch zurück. Jenes seelische Gleichgewicht hingegen, von dem in jeder Minute die Selbstbeherrschung in Wort und Tat abhängt, hast du noch nicht völlig wiedererlangt. Würdest du dich beeinflusst vom Augenblick und von der elementaren Gewalt, die in der Tiefe jeder Menschenseele verborgen liegt, mir gegenüber wie gegen eine schlechte Frau verhalten, die sich aus der Vergewaltigung und Sklaverei der alten Welt befreit hat, du würdest es dir selbst niemals verzeihen. Ja, Teuerster, ich weiß es, du bist gegen dich selbst streng, bisweilen sogar grausam. Diesen Zug brachtest du aus eurer harten Schule mit, aus den jahrhundertealten Kämpfen der Erdenwelt. Eine einzige Sekunde böser, schmerzlicher Entzweiung würde genügen, um in deinem Herzen auf unsere Liebe für immer einen dunklen Schatten zu werfen. Mein Lenny, ich will und kann dich beruhigen. Möge in deiner Seele ewig schlummern und niemals erwachen jenes böse Gefühl, das in die Liebe zu einem Menschen die Unruhe und Sorge um ein lebendiges Eigentum mischt. Ich werde keine persönlichen Verhältnisse mehr haben. Das vermag ich dir leicht und mit Bestimmtheit zu versprechen, weil im Vergleich zu meiner Liebe für dich, zu dem leidenschaftlichen Wunsch, dir bei deiner großen, lebendigen Aufgabe zu helfen, alles andere gering und nichtig erscheint. Ich liebe dich nicht nur wie eine Gattin, sondern auch wie eine Mutter, die ihr Kind in ein neues und ihm fremdes Leben einführt, das voller Gefahren und Mühen ist. Diese Liebe aber ist stärker und tiefer als irgendeine andere Liebe zwischen Mensch und Mensch. Deshalb bedeutet auch mein Versprechen kein Opfer. Auf Wiedersehen, mein teures, geliebtes Kind. Deine Nettie. Als ich den Brief zu Ende gelesen hatte, blickte mich Nella fragend an. Sie hatten recht, sprach ich und küsste ihr die Hand. Ende von Abschnitt 23.